بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir waren im Fiqh angekommen auf Seite 87 und zwar Sunanu al-Fitra oder Khisalu al-Fitra, also die Eigenschaften der natürlichen Veranlagung. Der Verfasser sagt, Hafizahullah, da man erst zu den der Fitra zugehörigen Handlungen verpflichtet ist, sobald man baligh ist, muss erst definiert werden, ab wann man islamisch zur Verantwortung gezogen wird. Al-Bulugh ist die Reife oder die Pubertät. Und hier stellen wir uns erstmal die Frage, ab wann ist man reif, ab wann beginnt die Pubertät? Sobald eines der folgenden Merkmale auftaucht, obgleich beim Jungen oder beim Mädchen, so ist die Vollreife, arabisch Bulugh, erreicht. Erstens, Wuchs der Scham und oder Achselhaar. Zweitens, Ejakulation. Für die Frau gilt dasselbe. Sobald sie im Schlaf oder im Wachzustand einen Orgasmus erlebt hat, ist sie islamisch vollreif. Drittens, das Erreichen des 15. Lebensjahres. Und viertens, das steht dann unten drunter, in Bezug auf das Mädchen gibt es noch ein viertes Merkmal, nämlich die weibliche Regelblutung. Das sind also die vier Merkmale der Reife. Entweder durch Haarwuchs oder durch die Ejakulation, also Samenerguss im Schlaf oder im Wachzustand, oder durch bei Mädchen eben durch die Menstruation. Sollte nichts bis zum 15. Lebensjahr eingetreten sein, dann ist man ab dem 15. Lebensjahr reif. Also da kann man nicht sagen, okay, bei mir ist noch nichts und deswegen bin ich noch nicht verantwortlich und ich muss nichts tun. Nein, ab dem 15. Lebensjahr ist spätestens die Reife eingetreten. Es müssen also nicht alle Merkmale aufgetaucht sein, um baligh zu sein, sondern nur eines von diesen. Die Fitrah, also die natürliche Veranlagung, sie ist dem Menschen von Allah gegeben und Aisha radiallahu anha berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ashrun min al-Fitrah, Qassu al-Sharib, wa i'fa'u al-Lihya, wa siwak, واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. Folgende 10 Dinge gehören zur Fitra: Das Kürzen des Schnurrbartes, den Bart wachsen zu lassen, das Verwenden des Siwak, das Ausspülen der Nase, das Kürzen der Fingernägel, das Reinigen der Fingergelenke, das Zupfen der Achselhaare, das Rasieren der Schamhaare und Wasser nach der Notdurft auf das Geschlechtsteil zu spritzen, also sich reinigen, Istinja. Zakaria sagte, Mus'ab sagte, das Zehnte habe ich vergessen, es sei denn, es war das Ausspülen des Mundes bei Wudu, also Al-Madmada. Das ist ein Hadith, in dem eben die Khisalul Fitra erwähnt werden. Ein weiterer Hadith lautet, Al-Fitratu khamsun, au khamsun min al-Fitra, Al-Khitanu, Al-Istihdadu, wa natfu al-Ibiti, wa taqlimu al-Azafiri, wa qassu al-Sharib. Folgende 5 Dinge gehören zur Fitra: Die Beschneidung, arabisch Khitan, das Entfernen der Schamhaare, arabisch Istihdad, das Kürzen der Fingernägel, Zupfen der Achselhaare und Kürzen des Schnurrbartes. Das sind also die Khisalul Fitra, die ein Mensch machen muss. Und hier hat nun der Verfasser die einzelnen Punkte aufgezählt. Die Gelehrten erwähnen auch eben As-Siwak wegen diesem Hadith und damit hat er nun angefangen. Es heißt, beim Siwak geht es um das Benutzen des Miswak. Das ist ein Stock, den glaube ich alle kennen, ja, den man benutzt, um die Zähne zu reinigen. Also die Baumbürste. Miswak sind Äste von einem Baum, den man auf Arabisch Arak nennt. Ja, und deswegen sagt man Arak-Stück, Oud, Al-Arak. Muss nicht von diesem Baum sein, kann auch von anderen sein. Aber das ist der beste. Für die Siwak-Bürsten wird diese Art am meisten verwendet. Man reinigt damit Zähne und Zahnfleisch, um Speisereste und Gerüche zu entfernen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, As-Siwaku mataharatun lil-fam, marbatun lil-rabb. Das Reinigen mit dem Siwak ist eine Reinigung des Mundes und eine Zufriedenstellung des Herrn. Und hier wird erwähnt, welche Stellung diese Sache hat, dass eben Allah subhanahu wa ta'ala, dass man die Zufriedenheit Allahs azza wa jal durch diese Sache erlangt. Was ist das Urteil über Siwak? Also ist es Pflicht oder nicht? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Laula an ashuqqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bis-siwak ma'a kulli salah. Würde ich es meiner Gemeinde damit nicht schwer machen, so hätte ich ihnen angeordnet, den Miswak vor jedem Gebet zu benutzen. Das heißt, es ist etwas, was man machen sollte. Aber Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es nicht zur Pflicht gemacht. Aus diesem Hadith ergibt sich deutlich, dass das Siwak nicht verpflichtend ist, aber eine sehr wichtige Sunna, die man nicht vernachlässigen sollte. Wann macht man dieses? Wann benutzt man den Siwak? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Der Mundgeruch des Fastenden ist Allah lieber als der Geruch des Moschus. Misk, so ein Parfum. Manche Gelehrte haben gesagt, dass man während des Fastens keinen Miswak benutzen soll, weil dadurch der Mundgeruch des Fastenden entfernt wird, worauf der letzte Hadith hinweist. Andere Gelehrte sind der Ansicht, dass es auch während des Fastens Sunna ist, Miswak zu benutzen. Sie stützen sich bei dieser Angelegenheit auf den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, den wir gerade erwähnt haben, wenn ich es meiner Gemeinde nicht schwer machen würde, so hätte ich ihnen angeordnet, den Miswak bei jedem Wudu zu benutzen. In den meisten Versionen heißt es, laula an ashuqqa ala ummati aw ala an-nas la amartum bis-siwak ma'a kulli salah. Würde ich es meiner Gemeinde damit nicht schwer machen, so hätte ich ihnen angeordnet, den Miswak vor jedem Gebet zu benutzen. Der beste Zeitpunkt, den Miswak beim Wudu zu verwenden, ist vor dem Spülen des Mundes. Bevor wir jetzt weitermachen, also die Frage, die sich hier stellt, ist, darf man Siwak benutzen oder nicht? Die Schafi'iyya sagen nein, wenn man fastet. Wenn man fastet, soll man kein Siwak benutzen. Aber es gibt keinen Beleg dafür. Also es gibt keinen Hadith, der uns daran hindert oder der uns verbietet, den Siwak während des Fastens zu benutzen. Und dieser Hadith ist allgemein im Gegensatz dazu. Und zwar dieser Hadith, wenn ich es meiner Umma nicht schwer machen würde, hätte ich ihnen es befohlen, bei jedem Gebet oder bei jedem Wudu zu machen. Und im Ramadan beten wir auch. Und wäre das Benutzen des Siwaks verboten im Ramadan, dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, außer im Ramadan. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zum Beispiel, dass wir das Spülen der Nase, dass wir da etwas übertreiben sollen, ja, also etwas mehr Wasser nutzen, außer wenn wir fasten beim Stinshaq. Außer wenn wir fasten. Also hat er hier erwähnt, dass man beim Fasten das bitte unterlassen sollte. Nicht ganz, sondern das etwas mehr spülen soll man während des Fastens unterlassen, denn man könnte ja dadurch Wasser in den Magen bekommen. Das heißt, der Prophet, alaihi salatu wassalam, hätte er es für unerwünscht angesehen oder gar verboten angesehen, dass man Siwak beim Fasten benutzt, hätte er es gesagt. Aber er hat es nicht gesagt. Also ist diese Ansicht, dass Siwak während des Fastens nicht erlaubt ist, eine schwache Ansicht. Dann geht es weiter hier mit dem Zeitpunkt. Wann, bitteschön, sollen wir Siwak benutzen? Und zwar beim Wudu. Was heißt nun beim Wudu? Vor, während oder nach? Da gibt es verschiedene Ansichten unter den Gelehrten. Denn beim wurde jetzt nicht näher definiert. Einige sagen, während du den Mund mit Wasser spülst. Während du den Mund mit Wasser spülst, nimmst du Siwak oder auch mit dem Finger, wie wir inshallah sehen werden. Mit was macht man Siwak? Siwak geht auch mit dem Finger oder mit einem Stück Stoff. Alles, womit du deine Zähne putzt, ist ein Siwak. Ob das nun dieser Stock ist, dein Finger ist, ein Stück Stoff ist, die Zahnbürste ist, das ist alles Siwak. Also einige sagen, während der Madmada, deswegen sehen wir viele, die, wenn sie Wasser reinmachen, mit dem Finger gehen sie dann durch den Mund und waschen dann ihre Zähne damit. Also, der beste Zeitpunkt, den Miswak beim Wudu zu verwenden, ist vor dem Spülen des Mundes, damit das Wasser auch an alle Stellen des Mundes gelangen kann. Das Wasser, das Verwenden des Miswak ist nicht nur zur Reinigung, sondern auch eine Vorbereitung auf die edelste Ibadah, in der man mit dem Herrn der Welten spricht. Also, der nächste Punkt hier ist, dass der Verfasser sagt, man reinigt sich nicht nur, sondern man möchte ja auch beten und beim Gebet, wenn man Fatiha liest, kommt es zu einem Dialog zwischen Allah Azza wa Jal und seinem Diener. Also, wann machen wir As-Siwak? Wie gesagt, entweder vorher oder nachher, das ist also offen oder während. Wenn der Miswak zu jedem Gebet verwendet wird, gilt diese Ansicht auch für die Tage im Ramadan, wie ich gerade gesagt habe. Argumentiert wird so, dass der Siwak den Schmutz des Mundes entfernt und nicht den Geruch des Fastenden, weil der Mundgeruch des Fastenden aus dem Magen entsteht. Andere Gelehrte sind wiederum der Ansicht, dass man ab Dhuhr während des Fastens den Miswak nicht mehr benutzen soll, weil ab der Dhuhr-Zeit der Mundgeruch anfängt. Andere sagten, sobald der Mundgeruch anfängt, soll man ihn nicht mehr benutzen. Der folgende Hadith wäre, wenn er authentisch wäre, ein Argument, den Siwak nur morgens zu verwenden. Und zwar heißt es, إِذَا سُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاتِ وَلَا تَاسْتَاكُوا بِالْعَشِيِ. Wenn ihr fastet, dann verwendet den Siwak morgens und nicht gegen Abend, aber der Hadith ist nicht authentisch. Und im folgenden Hadith ist überliefert, dass der Prophet a.s. beim Fasten den Miswak benutzte. Und zwar, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أعد وما لا أحصي يستاك وهو صائم. وقال عبد الرحمن ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. Also, ein Gefährter sagte, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam beim Fasten mit den Miswak so oft benutzen sehen, dass ich es nicht mehr zählen konnte. Diese Überlieferung ist umstritten, aber wie gesagt, dieser Punkt, dadurch, dass der andere Hadith, wenn ich es meiner Umma nicht erschweren würde, hätte ich ihnen befohlen, es Siwak immer zu benutzen, bei jedem Gebet zu benutzen, ist allgemein und das ist ein starker Hadith und es gibt kein Gegenargument hier, das so mithalten könnte. Ebenso hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam den Miswak verwendet, wenn er nachts aufstand vor dem Nachtgebet. Hudhayfa sagte radiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha qama min al-layl yashuu sufahu bis-siwak. Also, das erste war, man benutzt as-siwak wann? Beim Gebet, also beim Wudu, vor dem Gebet, also beim Wudu oder eben kurz vor dem Gebet. Der zweite Zeitpunkt ist, wann? Wenn man aufwacht. Wenn man aufwacht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte, wenn er nachts zum Gebet aufstand, seinen Mund mit Siwak zu reinigen. Und Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam beim Betreten des Hauses mit dem Siwak begann. Also das ist Punkt 3. Also der dritte Zeitpunkt ist, wenn du in die Wohnung hereingehst, dass du vorher das Siwak benutzt. Denn du wirst hereingehen, deine Ehefrau begrüßen und so weiter. Und deswegen sollte auch der Mund keinen schlechten Geruch haben. Das ist Sinn und Zweck der Angelegenheit. Da man auch Mundgeruch bekommt, wenn man tagsüber geschlafen hat, ist es ebenfalls Mustahab. Mustahab war was nochmal? Genau. Also wenn man es macht, wird man belohnt. Wenn man es unterlässt, wird man nicht bestraft. Also es ist wünschenswert, nach dem Schlaf am Tag den Siwak zu verwenden. Man soll immer den Mund reinigen, wenn man einen unangenehmen Geruch verspürt. Also das ist zusätzlich ein nächster Zeitpunkt. Immer wenn man einen unangenehmen Geruch merkt, sollte man den Mund reinigen. Dann kommen wir zu der Art und Weise. Und hier sagt er, ob man die linke oder rechte Hand benutzt, ist einem selbst überlassen. Also da gibt es kein Delil, dass man mit der linken Hand anfängt oder von der linken Seite oder Oberkiefer oder Unterkiefer. Also da gibt es keine Belege. Einige sagen, man benutzt die linke Hand und man fängt von links an, weil man hier Unreinheit entfernt. Und wenn man Unreinheit entfernt, sollte man das so machen wie beim Betreten der Toilette. Man fängt mit links an. Aber wie gesagt, das ist ein Analogieschluss, den kann man gerne benutzen. Aber es wäre jetzt nicht fatal, wenn man es mit rechts machen würde oder mit der rechten Hand. Also ob man die linke oder rechte Hand benutzt, ist einem selbst überlassen. Manche bevorzugen die rechte, weil es eine edle Tat ist. Andere bevorzugen die linke, weil man Unreinheiten entfernt. Womit führt man nun Siwak aus, diese Reinigung? Aus dem vorausgegangenen Hadith ergibt sich, dass es letzten Endes um die Reinigung des Mundes geht. Verwendet man also etwas anderes, wie etwa eine Zahnbürste oder die Finger, so erhält man ebenfalls dafür Belohnung. Den Siwak zu verwenden ist jedoch Sunna an sich. Also den Stock an sich zu benutzen ist eine Sunna. Aber die Belohnung gilt für jegliche Form der Zahnreinigung. Ja, ob mit dem Finger, ob mit dem Stück Stoff, ob mit der Zahnbürste. Hauptsache, du reinigst die Zähne. Der Siwak darf nicht verletzend sein, das ist ja offensichtlich, ja, du sollst dich ja nicht schaden, indem er zum Beispiel das Zahnfleisch zum Bluten bringt. Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam im Sterben lag und nach dem Miswak in der Hand von Abdurrahman ibn Abi Bakr verlangte, machte Aisha ihn, also den Siwak, für ihn zuerst weich, den man drauf kaut. Und wie führt man den Siwak durch? Das hat er ja schon vorhin erwähnt. Man darf sowohl die linke als auch die rechte Hand benutzen. Das haben wir schon erwähnt. Das ist As-Siwak. Also das ist diese Sunnah, die zu den Khisal al-Fitrah gehören. Also zu den natürlichen Veranlagungen. Jeder normale Mensch putzt sich die Zähne. So einfach ist das. Ja? Und jemand, der die Zähne nicht reinigt, der macht etwas, was nicht menschlich ist. Ja? Und deswegen sollte man darauf achten. Dann kommen wir zur nächsten Angelegenheit, und zwar die Beschneidung. In Bezug auf den Mann bedeutet Chitan Beschneidung, dass man die Vorhaut des männlichen Gliedes entfernt. Gemeint ist diejenige Haut, die die Eichel des Mannes bedeckt. Was ist das Urteil über die Beschneidung? Was für ein Hukum? Ist es Pflicht? Ist es Mustahab? Ist es Makruh? Ist es Wajib? In Bezug auf den Mann ist die richtigere Ansicht, dass sie Pflicht ist. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einem, der den Islam angenommen hat, sagte, Alqi anka sha'ar al-kufri waqtatin. Wirf die Haare des Unglaubens von dir ab und lass dich beschneiden. Was bedeutet die Haare des Unglaubens? Hier in der Fußnote. Mit den Haaren des Unglaubens ist Folgendes gemeint: Wenn man eine bestimmte Frisur hat, die in der Regel ausschließlich von Nichtmuslimen getragen wird, muss man diese Frisur ändern. Dies ist eine Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und eine Anordnung ist grundsätzlich verpflichtend. Ein Befehl ist grundsätzlich eine Pflicht, außer wir haben etwas, das darauf hindeutet, dass diese Pflicht oder dass dieser Befehl wünschenswert ist und nicht bindend ist. Ja, aber hier haben wir das nicht, also ist diese Anordnung eine Pflicht. Wenn man niemanden finden kann, der dies durchführen kann, außer sich selbst, nimmt man selbst die eigene Beschneidung vor. Der Gesandte Allahs Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hat die Beschneidung an sich selbst durchgeführt. Ibrahim, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ibrahim, Friede sei mit ihm, beschnitt sich im Alter von 80 Jahren und bediente sich einer Axt. Das ist natürlich etwas, was Wissen bedarf. Ja? Also von daher, Alhamdulillah, wir sind ja nicht in der Notlage, dass man das selbst machen muss. Es gibt ja genug Urologen auf dieser Welt, ja, die das übernehmen können. Hier kann man das eben so machen. Demjenigen, der die Beschneidung bei anderen durchführt, ja, zum Beispiel ein Urologe, ist es erlaubt, die Schamteile, also Aura, zu sehen, denn ohne zu sehen geht's ja nicht. Ja. Wenn jemand alt ist und ihm die Beschneidung sehr schwer fällt, ist die Beschneidung für ihn keine Pflicht. Denn Allah Jalla wa Ala legt keinem etwas auf, was er nicht zu leisten vermag oder worin er eine große Anstrengung, arabisch Mashaqqa, bestünde. Sollte es niemanden geben, der die Beschneidung durchzuführen weiß, auch man selbst nicht, so entfällt diese Pflicht. Ja? Sollte jemand so etwas durchführen, ohne zu wissen, wie es richtig geht, ist er dafür verantwortlich. Ja, das ist nicht, was man so hobbymäßig machen kann. Ja, dann versuchen wir es mal. Sondern das muss schon jemand sein, der das auch kann. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun qabla dhalik fa huwa dhamin. Wer sich medizinisch betätigt, vorher aber gar nicht für sein medizinisches Wissen bekannt war, muss sich verantworten. Sollte jemand absichtlich jemanden durch Schaden zufügen, dadurch Schaden zufügen, muss islamisch gesehen die Wiedervergeltung angewendet werden, wenn der Betroffene darauf besteht und eine Wiedervergeltung möglich ist. Wann erfolgt die Beschneidung? In der Regel macht man es im Kindesalter. Es muss aber spätestens gemacht werden, wenn der Junge seine gesetzliche Vollreife erreicht hat. Solch eine Person nennt man auf Arabisch Baligh, das haben wir ja gerade erledigt. Sunna ist es, die Beschneidung am 7. Tag durchzuführen. Dadurch setzt man die Anordnung Allahs um und das männliche Geschlecht wird vor Unreinheiten und somit auch vor bestimmten Krankheiten geschützt. Hierbei erkennt man, dass man für die Umsetzung der Gebote Allahs schon im Diesseits noch vor dem Jenseits belohnt wird. Bewiesen ist, dass beschnittene Männer in Bezug auf bestimmte Krankheiten weniger gefährdet sind. Und es gab ja vor kurzem die Diskussion über die Beschneidung und man wollte es verbieten, auch in Deutschland, aber es wurde nicht verboten. Das ist natürlich etwas, was sowohl den Muslimen als auch den Juden also zugute kommt, sodass dieses Ritual durchgeführt werden kann. Wie gesagt, es muss von Fachmännern durchgeführt werden, also von Menschen, die das auch können, wie gesagt, Urologen oder Chirurgen, die sich damit auskennen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar Bart und Schnurrbart. Der Bart und der Schnurrbart. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, وَفِّرُ الْلِحَا وَأَحْفُ الشَّوَارِبْ. Lass den Bart reichlich vorhanden sein und kürz die Schnurrbart. Und er sagte, man lam ya'khudh min sharibihi falaysa minna. Wer seinen Schnurrbart nicht kürzt, gehört nicht zu uns. Das ist natürlich, heutzutage sehen wir Muslime, die das umgekehrt machen. Wer keinen Schnurrbart hat, ist nicht männlich genug oder so. Ja. Und das sind natürlich Sachen, die Shaitan eben so ändert. Ja, das Richtige wird falsch, das Falsche wird richtig. Ja. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat so sehr darauf geachtet, sich von den Nicht-Muslimen zu unterscheiden, dass die Muslime ein besonderes Erscheinen haben, dass die Juden sogar gesagt haben, مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلْ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَ شَيْئًا إِلَّا خَالَفَ نَفِيهِ. Dieser Mann will sich in jeder Sache von uns unterscheiden. Das heißt, der Muslim sollte auf jeden Fall immer versuchen, so gut zu sein wie nur möglich. Ja? Und auch als Muslim erkannt zu werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Wer einem Volk ähnelt, der gehört zu ihnen. Zu sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Menschen früher Bärte getragen haben, weil dies damals die Norm war, ist falsch. Stimmt ja gar nicht, weil die Leute haben sich auch rasiert damals. Wäre es eine traditionelle Angelegenheit, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt, dass es sich hierbei um eine Anordnung, also um einen Befehl seines Herrn handelt. Als zwei Polytheisten, also Götzendiener, zum Gesandten Allahs kamen, welche ihren Schnurrbart wachsen ließen und ihren Bart kürzten, sagte der Gesandte Allahs, wehe euch beiden. Wer hat euch beiden dies angeordnet? Also dieser Anblick gesehen hat, hat er gesagt, wer hat denn euch das gesagt? Sie beide sagten, uns hat dies unser Herr angeordnet. Und dabei meinten sie Kisra, der König Persiens damals. Daraufhin sagte der Gesandte Allahs, und das ist mit Abstand eines der deutlichsten Ahadith, die zeigen, dass das Tragen des Bartes Pflicht ist und keine Sunna, also keine freiwillige, sondern eine Tat ist, sondern eine Pflicht. Er sagte, mein Herr hat mir angeordnet, also befohlen, meinen Bart wachsen zu lassen und an meinen Schnurrbart zu kürzen. أما أنا فأمرني ربي أن أعفي لحيتي وأحفي شاربي. أمرني ربي. أمرني heißt, er hat mir befohlen. Und wenn es ein Befehl an den Propheten sallallahu alaihi wasallam dann ist es ein Befehl an alle. Außer wir haben einen Hinweis, dass nur der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit angesprochen wird. Grundsätzlich ist die Regel, alle Befehle, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Allah bekommt, sind Befehle für alle Muslime. Außer es gibt einen Hinweis, sogenannte Qarina, dass dieser eine Befehl nicht für die restlichen Muslime gilt, sondern nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, barakallahu fikum, es gibt einen Konsens unter den Gelehrten. In der hanafitischen Rechtsschule, in der malikitischen Rechtsschule, in der schafi'itischen Rechtsschule, in der hanbalitischen Rechtsschule, alle sagen, das Rasieren des Bartes ist haram. Alle. Es gibt keinen, weder Abu Hanifa, noch Imam Malik, noch Imam Shafi'i oder Ahmad ibn Hanbal, die gesagt haben, es wäre erlaubt. Und die Ulama haben gesagt, es besteht ein Konsens, ein Ijma' in dieser Angelegenheit. Ja? Und deswegen alle, die jetzt sagen, nee, es ist keine Pflicht, es ist nur freiwillig, denen sagen wir, bitteschön, wo ist der Beleg? Woher hast du es, dass das Rasieren des Bartes erlaubt ist? Woher hast du das, dass das Nicht-Tragen des Bartes erlaubt ist? Wer hat denn das, bitteschön, gesagt? Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, das ist nur ein Hadith, gibt viele Hadith. Aber hier dieses ein Hadith, wo klipp und klar der Wortlaut Befehl Amr erwähnt wird. Und das bedeutet, du kannst hier nicht sagen, oh, das ist nur freiwillig. Ja? Und andere sagen, ja gut, man wollte ja anders aussehen oder so, aber die Muschrikin hatten doch auch Bärte. Darum geht es nicht. Es geht nur um eine einzige Sache. Ist das ein Befehl? Allah ist tabaraka wa ta'ala, oder ist es kein Befehl? Und der Prophet alayhi salatu wassalam hat uns erklärt, es ist ein Befehl Allahs jalla wa ala. Und deswegen ist die Meinung aller Gelehrten in allen Rechtsschulen, also ich meine damit die großen Gelehrten wie Al-Imam Abu Hanifa und Al-Imam Shafi'i und Ahmad ibn Hanbal und Imam Malik, sie haben alle gesagt, dass Tragen des Bartes ist eine Pflicht und das Rasieren des Bartes ist verboten. Das muss man wissen. Danach muss man selbst entscheiden, was man nun tut. Abgesehen davon, dass es klipp und klar gesagt wurde, dass es eine Pflicht ist. Abgesehen davon, dass es einen Konsens gibt. Ijma'. Abgesehen davon, dass alle vier Rechtsschulen sagen, die Gelehrten der vier Rechtsschulen sagen, es ist verboten. Abgesehen davon ist es ein Zeichen der Liebe. Jeder Mensch ähnelt sich den Menschen, die er liebt, für die er Zuneigung empfindet, die für ihn wichtig sind, Vorbilder sind. Ja? Und deswegen, jeder will so aussehen wie ein Manager. Wie sieht ein Manager aus? Oh ja, gut gekleidet und so weiter und so fort. Das ist schön, wenn man dann so aussieht. Ja? Und jeder kennt, ne? Kleider machen Leute. Das heißt, man will so aussehen wie derjenige oder diejenige dann. Aber viele Muslime schämen sich, so zu aussehen wie ihr Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und das ist fatal. Dass man vielleicht mal nicht so sehr dieses umsetzen will, den Bart tragen, das könnte man vielleicht noch so nachvollziehen. Aber dass man sich schämt, dass man Minderwertigkeitskomplexe hat, dass man denkt, man wird in der Gesellschaft nicht angesehen, wenn ich so aussehe wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann gute Nacht. Dann gute Nacht. Also dann, wenn Muhammad alaihi salatu wassalam für dich beschämend ist, dann such dir einen anderen Propheten, oder nicht? Oder nicht? Also, aber wenn du stolz wärst, dass du so aussiehst wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du stolz wärst, dass man sagt, ah, guck mal, der sieht aus wie der Prophet Muhammad. Allahu Akbar, gibt es eine größere Ehre, dass man mich erwähnt, dass ich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ähnle? Das muss einem viel mehr Ehre geben und Stolz. Man muss sich dafür freuen, nicht schämen. Ja? Und schaut euch doch mal diejenigen an, die Bärte tragen, weil es eben in dieser Clique so gang und gäbe ist. Ja? Schämen die sich? Schämen sich nicht. Sagen, ja, so ist das halt bei uns. Das ist halt, unser Clan trägt Bärte. Aber wir Muslime, die wir wissen, der Rasul alayhi salatu wasalam ist der Schönste. Und wir wissen, dass Aisha radiallahu anha sagte, gepriesen sei der, der die Männer durch die Bärte schön gemacht hat. Gepriesen sei der, der die Männer durch die Bärte schön gemacht hat. Das bedeutet, das alles sind Punkte, die einen Muslim umso mehr diese Pflicht umsetzen lassen. Und der dritte Punkt, also wir haben gesagt, das ist eine Pflicht. Zweitens haben wir gesagt, wenn du ihn liebst, dann wirst du auch so ähnlich aussehen möchten und du wirst dich nicht schämen, wenn du ihn liebst. Und der dritte Punkt, die Antwort auf die ganzen Beleidigungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Beleidigungen der Menschen gegenüber den Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist, dass umso mehr Leute so aussehen wie der Prophet alaihi salatu wasallam. Das ist die richtige Antwort. Stellt euch mal vor, irgendein Mensch macht eine Karikatur und als Antwort darauf gibt es 1000 Bärte mehr. Ist das nicht eine gute Antwort? Und man macht sich lustig über den Hijab und 1000 Hijab mehr. Das ist die Antwort. Da braucht man nicht rumzuschreien und so weiter und so fort. Du hast was gegen den Bart? Bitteschön, jetzt trage ich auch ein Bart. Warum? Weil ich den Prophet sallallahu alaihi wasallam liebe. Und weil der Prophet alaihi salatu wasallam ein guter Mensch ist. Und weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein barmherziger Mensch ist. Und er wurde entsandt als Barmherzigkeit und Gnade für die ganzen Menschen. Das sollte man machen. Sheikh ibn Uthaymin, rahimahullah, war krebskrank, rahimahullah. Und er wurde nach Amerika geflogen, um dort therapiert zu werden. Und ihr wisst ja, wenn man einen Tumor hat, benutzt man die Chemotherapie. Also kam der Arzt und sagte, guten Tag, wir müssen die Chemotherapie machen. Da sagte der Sheikh, Tayyip, okay, und was ist Chemotherapie, was macht man da? Gut, da werden halt diese Zellen zerstört, die Tumorzellen, gut und weiter. Gut, aber es werden nicht nur Tumorzellen zerstört, sondern auch andere. Und das führt dazu, dass es zum Haarausfall kommt. Der gesagt, und der Bart auch? Gesagt, ja, der Bart wird dann höchstwahrscheinlich auch nicht mehr da sein. Die Haare werden ausfallen. Der gesagt, nein, mache ich nicht. Schickt mich zurück. Ich möchte sterben mit dem Bart, sodass ich Yawm al-Qiyamah vor Allah stehe und ich habe einen Bart wie unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also wurde er zurückgeflogen nach Saudi-Arabien und ist dann auch, rahimahullah ta'ala, nach einiger Zeit gestorben. Rahimahullah tabaraka ta'ala. Dann könnte jemand kommen und sagen, ja, aber ist es nicht Pflicht, sich zu behandeln? Nein, es ist keine Pflicht. Es ist keine Pflicht. Du darfst, du musst nicht. Du darfst, du musst aber nicht. Also, Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte zwar, ihr sollt euch behandeln, deswegen ist es auch gut, sich zu behandeln, aber ist es haram, ist es eine Sünde, wenn man sich nicht behandelt? Nein, ist es nicht. Ja, und deswegen sagte Ibn Uthaymin rahimahullah, nein, ich möchte diese Chemotherapie nicht machen, denn im Endeffekt eine Chemotherapie, insbesondere in seinem Fall war es ja ein bösartiger Tumor und ein schon entwickelter Tumor. Ja? Bei der Chemotherapie geht es ja nur noch darum, die Entwicklung des Tumors nicht zu verhindern oder gar den Tumor zu vernichten. Ja? In solchen Stadien möge Allah Azza wa Jalla uns davor bewahren und die Menschen heilen. Sondern es geht ja nur darum, dass er nicht mehr so schnell sich verbreitet. Aber er wird sich verbreiten. Aber er wird sich verbreiten. Und deswegen, wenn ich schon sterbe, dann bitte schön mit einem Bad. So war Sheikh ibn Uthaymin, rahimahullah. Ja? Es sind Menschen, die lieben den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Na. Vielleicht zu Kulturen, Tumor, Chemotherapie wird schon, um den Tumor zu zerstören. Ja, aber das geschieht nicht immer. Wenn der Tumor nicht so bösartig ist und nicht so entwickelt ist, dann kann man durch eine Chemotherapie natürlich den Tumor bezwingen. Das stimmt. Aber es gibt Fälle, insbesondere wie gesagt, wenn die Stadien schon entwickelter sind, dass es darum nur noch geht, das zu verlangsamen. Es geht dann nicht mehr darum, den Tumor ganz wegzubekommen. Es kommt natürlich auf die Art des Tumors an. Aber was ich damit sagen wollte ist, dass in solchen Fällen, in der man weiß, okay, es geht jetzt eigentlich nur um die Frage, sind es noch 6 Monate oder noch 12 Monate, dann ist natürlich erlaubt, dass man diese Chemotherapie macht. Da darf man nicht denken, ja, also der sagt jetzt, geht keine Therapie machen. Nein, das ist nicht die Frage. Die theologische Frage ist die Unterlassung einer Therapie verboten? Die Antwort lautet, nein, sie ist es nicht. Und deswegen hat Ibn Uthaymin rahimahullah so sich entschieden, dass er diese Chemotherapie nicht durchführt, weil er eben Yawm al-Qiyamah mit einem Bart vor Allah Azza wa Jalla stehen möchte. Ja. Und deswegen, barakallahu fikum, es ist eine Pflicht, es ist ein Zeichen der Liebe Allahs. Und wie gesagt, es ist etwas, was ein Muslim machen sollte, insbesondere wenn der Islam so schlecht dargestellt wird, dass man sieht, er hat ein Bad und ist pünktlich. Er hat ein Bad und ist lieb. Er hat ein Bad und er ist freundlich. Er hat ein Bad und er arbeitet richtig. Er hat ein Bad und er ist intelligent. Er hat ein Bad und er ist reich. Das wollen wir sehen. Ja, das ist die Botschaft. Dass man nicht denkt, okay, mit Bart bist du ein armer, unwissender Verbrecher. Ja? Sondern mit Bart kannst du auch Professor sein, mit Bart kannst du auch intelligent sein, mit Bart kannst du auch reich sein, mit Bart kannst du einen guten Charakter haben. Das sollen die Menschen verstehen, dass das Barttragen nicht bedeutet, dieser Mensch, der lebt irgendwo in einer anderen Welt, hat mit dieser Welt gar nichts mehr zu tun und kann dieser Gesellschaft gar nichts mehr leisten. Nein, ganz im Gegenteil. Ja? Das geht nur, wenn die Muslime sich bewusst werden, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt hat. Und es ist die natürliche Veranlagung. Alle Propheten hatten einen Bart. Und abgesehen davon, also bis zum Jahre 1900 irgendwas, auch alle Wissenschaftler. Ja. Ihr seht ja so viele Wissenschaftler, die Bilder davon, jeder hatte einen größeren Bart als der andere. Ja. Aber natürlich durch die Medien wurde das so dargestellt, dass der Barttragende ein schlechter, ein schlimmer Mensch ist, ein Verbrechermensch ist. Die Antwort lautet, je mehr Bärte da sind, und natürlich nicht nur der Bart, sondern auch der Charakter. Das bringt mir ja nichts, wenn ich einen Bart habe und einen schlechten Charakter. Und das ist ja natürlich das Problem, dass viele von uns zwar einen Bart tragen, aber der Charakter, a'udhu billah, ja, das ist das allerletzte dann. Lügt, klaut, und so weiter und so fort, möge Allah uns davor bewahren. Gut, dann das ist das, inshallah, womit wir uns heute befasst haben. Und inshallah geht es dann nächste Woche weiter mit den Sunan al-Fitra. Wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.